So sagte ich damals. Ein herzhaftes Wort, ein senkrechtes Wort, das müssen Sie mir zugeben. Doch das Gewissen schrieb mir bald etwas ganz anderes vor. Das Gewissen der Güllner hatte sich schon längst geändert. Hatten Sie einmal in Ill einen Ehrenmann gesehen, waren Sie einmal bereit gewesen, für ihn einzustehen. Jetzt fingen Sie an, anders über ihn zu reden. Und dazu kam ein Umstand, der, wenn die Güllner wirklich zu Ill gestanden hätten, höchst erfreulich gewesen wäre, den man aber nun zu fürchten begann, die Presse. Die Presse war in unser Städtchen eingezogen. Eine Gelegenheit, den Fall Güllen der ganzen Welt zu unterbreiten. Aber schon hatte sich die Milliarde so unter unserer Haut eingefressen, dass die Güllner alles taten, ihren Fall zu verheimlichen. »Ich hoffe nicht, dass Ihr Mann schwatzt, Frau Ill, wenn die Journalisten kommen.« »Aber nein.« »Bei seinem Charakter? Ein Mädchen ins Unglück zu stürzen, pfui Teufel!« »Ich habe es schwer, Herr Helmesberger.« »Wo ist er denn?« »Oben.« »Schritte.« Wenn er Clara bloßstellen will, Lügen erzählen, sie hätte was auf seinen Tod geboten oder so, was doch nur ein Ausdruck des namenlosen Leides gewesen ist, da müssen wir einschreiten. Nicht der Milliarde wegen, Frau Ill, sondern des Volkszornes wegen. Die brave Frau Zachanassian hat weiß Gott schon genug seinetwegen durchgemacht. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Lehrer. Es ist zwar nicht so meine Art, doch ich benötige ein starkes alkoholisches Getränk. Habe neuen Steinhäger. Ein Gläschen. Sie zittern ja, Herr Lehrer. Ja, trinke zu viel in der letzten Zeit. Eben scharf gezecht im goldenen Apostel. Noch eins. Ihr Mann? Oben. Gott wird ihn strafen. Zwei Journalisten. Dicht halten auf Tod und Leben. Aufpassen, dass Ill nicht herunterkommt. Guten Abend, ihr Leute. Guten Abend, Leute. Grüß Gott. Grüß Gott. Frage 1. Wie fühlt ihr euch, allgemein gesprochen? Ja, wir sind natürlich erfreut, ja, über den Besuch der Frau Zachanassian. Gerührt. Stolz. Stolz. Frage 2 an die Frau Ill. Es wurde behauptet, Claire Zachanassian und der Besitzer dieses Ladens hätten sich vor mehr als 40 Jahren beinahe geheiratet. Stimmt's, Frauchen? Stimmt. Danke. Ist Herr Ill anwesend? In Kalberstadt. In Kalberstadt. Kalberstadt. Wir können uns die Romanze vorstellen. Herr Ill und Claire Zachanassian wachsen zusammen auf, sind vielleicht Nachbarskinder, gehen gemeinsam in die Schule, Spaziergänge in den Wald, die ersten Küsse, geschwisterlich natürlich, bis Herr Ill Sie kennenlernt, gute Frau, als das Neue, das Ungewohnte, als die Leidenschaft. Es ist genauso passiert, wie Sie es erzählen. Köpfchen, Frau Ill. Claire Zachanassian begreift, verzichtet auf ihre stille, edle Art und sie heiraten. Aus Liebe. Aus Liebe. Aus Liebe. Ihr Mann, Frau Ill, ist da nicht hin und wieder, naja, ich meine, es wäre ja schließlich menschlich, nicht, wenn es ihn hin und wieder reuen würde. Geld allein macht nicht glücklich. Eine Wahrheit, die wir modernen Menschen uns nicht oft genug hinter die Ohren schreiben können. Helena. Ich bin euer alter Lehrer. Ich habe still meinen Stein getrunken, zu alledem geschwiegen. Doch nun will ich eine Rede halten. Vom Besuch erzählen der alten Dame in Güllen. Verrückte Mann, aufhören! Güllener, Ich will die Wahrheit verkünden. Auch wenn unsere Armut ewig währen sollte. Sie sind betrunken, Herr Lehrer. Sie sollten sich schämen. Schämen? Du solltest dich schämen, Weib. Denn du schickst dich an, deinen Garten zu verraten. Raus mit ihm! Raus! Ich protestiere! Interessant, was ist denn los? Angesichts der Weltöffentlichkeit. Ungeheuerliche Dinge bereiten sich vor im Güll. Was ist denn hier los in meinem Laden? Was ist denn hier los in meinem Laden? Ah, Ill. Was wollen Sie denn, Lehrer? Die Wahrheit, Ill. Ich erzähle den Herren von der Presse die Wahrheit. Wie ein Erzengel erzähle ich mit schöner Stimme. Denn ich bin ein Humanist, ein Freund der alten Griechen, ein Bewunderer Plato. Schweigen Sie. Aber die Menschlichkeit... Setzen Sie sich. Setzen. Die Menschlichkeit soll sich setzen. Bitte? Wenn auch Sie die Wahrheit verraten? Verzeihen Sie, der Mann ist betrunken. Wir sind von der Presse, Herr Ill. Was wollen Sie von mir? Wir sind glücklich, dass wir Sie nun doch treffen. Brauchen einige Aufnahmen. Dürfen wir bitten? Die Zacharnassian hat einen neuen. Gehen eben im Konradsweiler Wald spazieren. Was? Einen neuen! Das gibt ein Titelbild für die Leib, das ist eine tolle.